Der Kampf um den Karl-Marx-Hof hätte noch länger gedauert, wenn nicht die Schutzbündler aus Sorge um das Schicksal der Frauen und Kinder sich gezwungen gesehen hätten, zurückzuweichen. Die hemmungslose Brutalität der Regierungstruppen, die nicht davor zurückscheuten, Wehrlose aufs Schwerste zu gefährden, um den kämpfenden Gegner mürbe zu machen, trug den Sieg davon. Es war für die Schutzbündler eine Nervenprobe sondergleichen, im Feuer der Geschütze, Minenwerfer und Panzerwagen so lange auszuhalten, wie es geschehen ist.